längst schon vergessen die schreckliche Zeit, die Nächte voll Angst und Weh. Weinende Kinder vor Hunger matt, am Rock ihrer Mutter ich seh. Längst schon vergessen, was einmal war, als alles auf der Flucht aus Angst vor Gefahr. Vergib uns Gott die Blindheit für die Not, die auf der ganzen Welt Menschen gefangen hält. O Gott, lehr uns dein Wort verstehen, lass uns mit dir gehen, dir gehorchen, wenn wir bittend vor dir stehen. Im anderen Land, die heute in leiblicher Not. Sie bitten um Hilfe, sie warten auf uns, obwohl viele ferne von Gott. Wer denkt an den Nachbar, an dessen Leid? Wer sieht seine Schmerzen